schau, dann ist der Himmel mal rot, mal gelb, mal blau. Wenn ich verträumt durch meine Straßen zieh, dann steh ich voll auf das, was ich da seh. So viele Bilder im Wechsel zwischen Schatten. In die kunterbunte Villa voller offener Türen. Hier werden Knödel mit Tabasco und Mango serviert. Wir haben lange genug geschunkelt, lass mal Tango probieren. Ein Schuss Humor dabei für jeden Geschmack. Heißes Temperament versüßt dir deinen Tag. Wir feiern fest auf die wildeste Art. Yalla Habibi sagt, bis zum Start. So viele Bilder in einem kurzen Augenblick. So viele Gesichter und du erzählst mir dein. Und.